Aus gleichem Anlass gaben der stellvertretende Vorsitzende des Generalverbandes der China-Koreaner und der Sprecher der Zweigstelle der Stadt Hailin, der Gebietsgesellschaft Mudianjiang des Generalverbandes, jeweils eine Stellungnahme ab. Sie betonten die unvergänglichen Verdienste vom Generalismus Kim Il-sung um den Sieg im Krieg und die der Generalismus Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Songun-Revolution werden dank des Marschalls Kim Jong-un durch die ewige siegreiche Geschichte von Songun-Korea fortgesetzt.